Ja, ich grüße euch zu einer neuen Folge aus Evis verrückter Welt. In der Folge dreht sich alles um meine Post-Covid-Reha 2.0. Und ja, ich dachte, ich erzähle einfach mal, wie so die ersten Tage waren, der Ablauf und die Eingewöhnung. Ja, also Mittwoch bin ich angekommen. Das lief auch alles sehr gut, denn wir haben meine Koffer eingeschlossen und dann habe ich auch gleich meine Zimmerschlüssel bekommen und noch so ein paar Sachen, die mir halt eben gesagt wurden für den Aufenthalt und sowas alles. Ja, und dann wurde ich von der Schwester abgeholt. Ja, und die hat mich damit aufs Schwesternzimmer genommen und hat da ein paar Fragen gestellt und Blutdruck gemessen und alles. Ja, und dann ging es schon auf mein Zimmer. Ja, und dann habe ich hier auf meinem Zimmer schon mal so ein bisschen angefangen auszupacken, bevor es dann weiterging. Irgendwann ging es dann zur Ärztin. Ja, da wurden auch nochmal ganz viele Fragen gestellt und Untersuchungen gemacht. Und ja, dann hatte ich 13 Uhr war Einführung in Speisesaal und Mittagessen. Ja, und danach war ich Mittagessen. Ja, und 14 Uhr hatte ich dann so mein erstes Gespräch, Einzelgespräch mit meiner Psychologin. Die hat auch nochmal Fragen gestellt und ja klar, die müssen einen ja alle kennenlernen und wollen eben bestimmte Sachen wissen, gesundheitlich und alles. Ja, und dann irgendwann war dann abends noch Abendbrot und dann war ich auch schon fertig. Habe auch gleich am ersten Tag von der Schwester einen Rollator bekommen. War jetzt zu Fuß, gerade wenn ich rübergehe in den anderen Bereich zur Psychotherapeutin oder weiß ich, wenn ich Ergo oder Kunsttherapie oder weiß ich, haben wir auch so eine Kreativtherapie, also wo man so bastelt oder so. Ja, das schaffe ich einfach zu Fuß nicht. Und da war ich auch echt dankbar, dass ich den Rollator hatte, weil da konnte ich dann gleich eben, ja, die erste Hürde schon mal nehmen und war zwar trotzdem anstrengend, war auch echt geschafft und dann die Treppen hoch bis in die zweite Etage war schon nicht einfach, aber ja. Ja, und abends war ich dann echt auch K.O., bin dann auch früh ins Bett und er war ja doch viel mit dem Reden, die Lautstärke, dann wurde hier auch noch im Treppenhaus gearbeitet, also es war für den ersten Tag schon ganz schön viel. Ja, Donnerstag war dann der erste Termin eine Blutabnahme und danach bin ich zum Frühstück gegangen. Ja, und dann ging es schon los um 9 mit der Post-Covid-Gruppe für ja anderthalb Stunden und wir sind glaube ich diesmal nicht ganz so viele in der Gruppe. Auch alle Post-Covid, ist ja klar, deswegen heißt es ja Post-Covid-Gruppe. Ja, haben wir uns erstmal alle vorgestellt, uns ausgetauscht und ja, am Ende ging es mir dann auch schon nicht mehr so gut. Also es war dann schon ganz schön viel, weil der Vortag auch noch mit reinwirkte. Da hat mir dann eine Mitpatientin, die war so lieb und hat mir meinen Rollator runtergeholt, dass ich dann mit Rollator wieder hoch konnte. Und dann habe ich mich erstmal aufs Bett gelegt, ausgeruht. Ja, um 11.30 Uhr war ich dann zur Covid-Bewegungstherapie. Ja, die musste ich dann aber schon relativ schnell nach, oh Gott, lass mich lügen, 10 oder 20 Minuten abbrechen, weil ich es körperlich einfach nicht mehr gepackt habe. Also es war einfach, ich habe es nicht mehr hingekriegt. Mir ging es dann auf einmal so schlecht, dass ich gesagt habe, ich muss jetzt gehen. Und dann habe ich mich auch wieder hingelegt bis zum Mittagessen. Ja, und bin dann auch mit Rollator zum Mittagessen. Also für die weiten Wege nutze ich jetzt eigentlich fast nur noch den Rollator. Weil ich sag mal, gerade am Fahrstuhl angekommen ist bei mir der Körper eigentlich schon am Ende. Und von daher ist es eigentlich hier für die Reha mein Wegbegleiter. Der mir da aber auch eine gute Stütze ist, weil so stehen und es so schaffen. Ich versuche es zwischendurch, aber es ist halt körperlich einfach nicht möglich für einen längeren Zeitraum oder weitere Wege, dass ich da ohne Rollator gehe. Ja, da musste ich auch schon den ersten Termin, die Einweisung in der Salzgrotte absagen, weil es mir eben so schlecht ging. Und bin dann irgendwann am Nachmittag nochmal rüber ins andere Gebäude und hatte dort ein Vorgespräch für die Kunsttherapie. Ja, und danach war dann auch schon Abendbrot und der Tag eigentlich gelaufen. Also war da schon echt körperlich am Ende, war schon, ja, schon ganz schön viel. Weil wie gesagt, wenn dann hier auch noch Bauarbeiten sind und dann so der ganze Lärm und die vielen Gespräche und alles, also ist schon sehr anstrengend für den Körper. Ja, Freitag wie immer wiegen, da hat sich nichts geändert. Ja, dann war ich beim Frühstück. Ja, und dann wurde ich auch schon abgeholt, weil ich in die Akutsprechstunde zum Frauenarzt musste. Da hat mich meine Mom hier in der Nähe zum Frauenarzt gefahren und die Frau war total toll, also eine ganz nette Frauenärztin. Hat mich dann untersucht, Antibiotikum habe ich bekommen und dann war ich auch schon wieder fast anderthalb Stunden später hier, musste dann aber schon Termine absagen, weil ich eben nicht da war. Auch meine Wärme- und Vibrationsmassage musste ich absagen, weil ich das einfach körperlich, ja, ich war durch nach dem Frauenarzt, also da ging nichts mehr. Ja, und dann war ich natürlich ganz artig später zum Ergometer-Training, was aber auch ausgefallen ist, weil es von mir noch kein Belastungs-EKG gibt. Und von daher wissen wir dann auch noch nicht, auf wie viel Puls ich fahren darf. Und ja, dadurch ist es dann ausgefallen. Hat mich natürlich gefreut, weil dann konnte ich mich noch mal ein bisschen hinlegen und ausruhen. Ja, und dann ging es wieder zu dieser Eingangsdiagnostik für die Psychokardiologie. Und das war wieder so ein Fragebogen, wo man ganz viel ausfüllen musste zu seinen Lebensumständen, zu den Schmerzen, zu der Fatigue. Ja, und da musste ich schon nach dem zweiten Fragebogen, also es war eine halbe Stunde, musste ich schon abbrechen, weil es ging nicht mehr. Also das habe ich körperlich da nicht mehr geschafft. Am Computer bin dann auch mit ganz schwachem Körper und weichen Beinen auf meinem Rollator wieder zurück auf mein Zimmer. Habe mich da dann nochmal ausgeruht. Ja, und bin dann anschließend zur Stationsgruppe. Das kenne ich auch noch vom letzten Jahr. Da werden so, da ist eine Schwester und dann sprechen wir so ein bisschen, was so Anliegen sind oder was es halt so gibt. Ja, und danach war ich dann essen. Ja, und der Nachmittag war wieder mit sehr viel Zuhören und alles. Also da war dann erst Einführung Ernährung und dann nochmal eine Einführungsgruppe. Da wurde uns über die Reha erzählt, warum die Abläufe so und so sind, wie das alles zustande kam und ja, und dann war Abendbrot. Und da war dann eigentlich auch schon wieder ein vorbei der Tag. Ja, und Samstag und heute ist eigentlich nur Zimmer, Bett. Also ich habe am Samstag mal versucht, ohne Rollator runterzugehen in den Vorgarten. Aber war ziemlich schwer. Also unten angekommen, habe ich mich hingesetzt in Wintergarten, nicht Vorgarten, Wintergarten. Habe ich schon gemerkt, dass es körperlich gar nicht geht und ich jetzt ganz schnell wieder hoch muss. Und habe mich geärgert, dass ich meinen Rollator nicht bei hatte. Aber ich habe es auch so geschafft dann. Ja, und so bin ich dann wirklich nur zu Essenszeiten eigentlich aus meinem Zimmer. Ansonsten bin ich das Wochenende nur auf meinem Zimmer und ruhe mich aus und ja. Was ich feststellen konnte, im Gegensatz zum letzten Jahr, die Abläufe hier haben sich extremst verändert. Also man merkt, dass das jetzt alles, ja, das läuft total reibungslos und alles. Also es ist nicht mit Anstehen oder so, auch im Essenssaal, man mag es nicht glauben. Aber es ist wirklich jetzt nicht so übermäßig vorher, dass du da ewig anstehst. Auch den Essenssaal haben sie total hübsch neu gestaltet, also gefällt mir sehr gut. Ja, essen kann ich bis jetzt nicht meckern, ist auch in Ordnung. Ja, mein Zimmer ist in Ordnung. Bin ja diesmal nur ein Zimmer weiter wie letztes Jahr, ist total lustig. Gleiche Etage. Und ansonsten, was ich bis jetzt feststellen konnte von den Ärzten und Schwestern, ist alles top. Also man wird wirklich, da ist immer einer für einen da, die sind freundlich und tun und machen. Also ja, ist schon schön, dass das auch wieder so ist. Ja. Ist auch schön, so einige Therapeuten von letztes Jahr wiederzusehen. Manch einer erkennt einen noch, manch einer jetzt nicht so, aber wenn man dann so erzählt, kommen dann so manche, dass sie sich dann wieder erinnern oder so. Ja. Aber die Geräuschkulisse ist natürlich, ja, Essensraum ist immer noch so die totale Katastrophe. Also die Lautstärke und die Helligkeit ist alles zusammen. Es ist schon, ja, ist schon Wahnsinn. Also, ja, daran wird sich wahrscheinlich auch nichts ändern und geht ja auch gar nicht zu ändern. Ja, nächste Woche ist voller Plan, aber das kommt nächste Woche. Da werde ich euch berichten, wie die Woche lief. Und ja, in diesem Sinne erstmal einen schönen ersten Advent euch allen und bleibt gesund.